Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 31, 2011. Und ich kämpfe hier gerade mit der Technik, das ist mal was ganz Neues, ja. Ja, aber heute ist besonders schlimm. Ja, ein neues System installiert, habe mir Ubuntu 11.04 Nati Narwhale installiert und ja, es gibt noch so ein paar kleine Unebenheiten, zum Beispiel, dass der 3D-Grafiktreiber nicht funktioniert und ich deswegen das Unity nicht benutzen kann. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mir das eigentlich installiert habe. Ja, weil ich finde die Oberfläche so ganz toll, aber ich kann sie auf meinem Laptop nicht nutzen. Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, ja, sinnlose Änderungen. Aber es ist, glaube ich, immer so, wenn man ein neues System eben dann installiert hat, das ein gewisses Maß an Änderungen mit sich bringt, dann gibt es eben auch Probleme, und zwar nicht wegen dem System, sondern eben, weil man das nicht gewohnt ist. Und deswegen kann es halt da durchaus passieren, dass hier vielleicht das eine oder andere nicht rund läuft, als ob das sonst irgendwie mal rund laufen würde. Ne? Ja, ist schon wieder eine ganze Woche her. Ach was, ne? Ist ja auch die Wochensicht, kommt einmal die Woche, ach was. Ja, und was alles passiert, zum Beispiel die Wildkatzenpopulation in Wales ist angestiegen. Ganz leicht, aber es ist angestiegen. Ja, warum ich das erwähne? Die schottische, Scottish Natural Heritage, ja, hat eine Untersuchung gemacht, Wildkatzenpopulation in Schottland, ja, und man geht davon aus, dass bis zu 4000 Exemplare der Wildkatze dort hausen. In England und Wales gelten diese Katzen als ausgestorben, aber dennoch kann man davon ausgehen, oder weiß man eigentlich aus sicherer Quelle, dass in Wales und in England auch die Wildkatzenpopulation etwas angestiegen ist, aber auch nur ganz leicht. Also, man kann dort Wildkatzen begegnen. Ja, genau. Aber ich mach das mal immer so zwischendurch, ja, erwähne ich das mal mit den Wildkatzen, ja. Und im Pfälzerwald hat man aber allerdings größere Chancen als in Wales oder in England Wildkatzen zu sehen. Gut, in Schottland mit den 4000 Stück, da ist es dann doch schon wahrscheinlicher, in Schottland einer über den Weg zu laufen. Ich habe übrigens auch tatsächlich schon mehrere Exemplare im Pfälzerwald gesehen. Wahnsinn, ja. Und ich werde mal den Artikel verlinken. Ich habe ihn jetzt momentan noch nicht im Link, in der Linkliste drin, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch verlinken, denn das ist auf jeden Fall lesenswert. Und dann gibt es auch einen Videoartikel von der BBC News darüber. Ja, genau. Aber von den Wildkatzen jetzt mal abgesehen, gab es die Woche noch jede Menge Streitigkeiten wegen Patente. Ach was, auch das ist total neu. Ja, also ich glaube, ich kann so die Wochensicht jetzt mittlerweile aufnehmen. Ja, beschränkt mich dann auf die Themen wie jetzt Wildkatzen, ja, und Patente. Und die lasse ich dann immer wieder. Ja, nee, genau, und Datenschutz und Anti-Google, ja, Sprüche oder so, die tue ich dann immer aufnehmen, also einmal aufnehmen, und das lasse ich dann jede Woche neu laufen, und dann brauche ich mir nicht die Mühe zu machen, jede Woche hier neu die Wochensicht aufzusprechen, denn das reicht dann. Naja, gut, okay. Ich bin heute irgendwie, versuche ich heute Witze zu machen, die klappen irgendwie nicht, ja. Also, was ist nur los heute? Ich glaube, ich habe nicht genug Kaffee getrunken hier, dieses Sprudel alleine, das reicht nicht aus, um den Koffeingehalt hoch zu pushen, ja. So, damit ich noch was Vernünftiges hinkriege, ja. Vielleicht bin ich auch mal in Gedanken woanders, Mensch. So, aber Patente, haben wir gesagt, gut. Was ist los? Was gibt es bei den Patenten? Die MPEG LA hat jetzt offenbar 12 Firmen hergezaubert, die offenbar Patente gegen WebM haben. Sagen die zumindest. Ja? oder die eben Patente gegen WebM geltend machen könnten und entsprechend da eine Klage machen könnten. Ja. Die MPEG-LA, ja, genau, das ist der Verein, der öffentlich aufgerufen hat, alle Firmen, die gegen das böse freie WebM von Google, ja, weil es kann ja nicht sein, dass ein freier Videocodec, ohne dass man was an die MPEG-LA zahlt, einfach so existieren darf, ja, Freiheit, das darf nicht sein, wenn man damit kein Geld verdienen kann, offenbar. Deswegen haben die, ja, in einer dramatischen Aufrufaktion die Firmen gebeten zu schauen, ob sie vielleicht Patente haben, die man gegen WebM in Stellung bringen kann, damit dieses verdammte freie Format von Anfang an dann gar ausgemacht wird, ja, damit man seinen herrlichen H.264-Codec, ja, durchsetzen kann und weiterhin die Leute abschröpfen kann, zumindest die Kreativen und die Firmen, ja, Privatleuten scheint das ja egal zu sein, weil die eine Gnadenfrist bekommen haben, indem man eben MPEG 4, das H.264 nutzen darf, ohne dass man was zahlt, ja. Haben sie gut gemacht, ja, für die Leute Hauptsache kostenlos, Freiheit egal. Aber gut, das fand natürlich Google dann überhaupt nicht lustig und deswegen haben sie eben dieses WebM auf den oder freigegeben, ja, sie haben ja diesen Codec gekauft oder die ganze Firma gekauft von On2 Technology und haben diesen VP8 Codec benutzt, das Ganze mit Ogvorbis Audio gekoppelt und dann eben als WebM in einem Matroska-File-Format abgelegt und dieser WebM-Codec wurde jetzt massiv verbessert über die Zeit seit dem ersten Erscheinen und ist jetzt richtig gut geworden. Und ja, das hat die MPEG-LA offenbar schon absehen können, dass der WebM-Codec gut genug ist, um den H.264-Codec eben in Bedrängnis zu bringen. Ansonsten wäre so eine Klage natürlich gar nicht notwendig, wenn man überzeugt wäre, dass die eigene Qualität da besser ist. Ja, dann bräuchte man da auch nichts dagegen zu machen. Google bestreitet natürlich, dass hier Patente verletzt werden. Das sehen auch viele Experten so, die natürlich auch hier jetzt ganz genau schauen. Denn falls die MPEG-LA gegen die Klage gegen WebM durchkommt, dann würde das für die Zukunft bedeuten, es kann keinen anderen Videocodec mehr geben, der qualitativ gute Ergebnisse liefern kann und auf der Höhe der Zeit ist. Das würde dann eben bedeuten, dass es ein Monopol gäbe, nur noch MPEG als Standard und alles andere ist weg. Das mag zwar dem einen oder anderen sogar gefallen, nur die Sache ist halt, dass dann massiv Firmen und auch neue Innovationen ja, mit Problemen zu kämpfen haben, da sie horrende Lizenzgebühren zahlen müssen, um diesen Codec zu benutzen. Ja, und das stimmt. Wie gesagt, die Nutzungslizenz für Privatleute ist eine Sache, aber wenn man dann mit dem MPEG-Codec was auf die Beine stellen will, dann kostet das richtig Geld. Keine Kamera, kein Kamerahersteller beispielsweise, der MPEG 4 integrieren kann, ohne dass er fette Lizenzgebühren zahlt, ja, verdient sich dumm und dappig damit, ja, wie man so schön im Blattdeutschen sagt, ja. Also gut, Google sieht dem Ganzen aber auch gelassen gegenüber. Diese 12 ja, Verschwörer, diese 12, naja, mir fällt das nicht so, mir fehlt das richtige Wort jetzt auf der Zunge für diese 12 Firmen. Wie nennt man das? Mitläufer, Schmarotzer oder Patentrolle, ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Leute, die denken, sie könnten vielleicht noch ein bisschen Geld abzocken, ja. Da reagiert Google ganz gelassen, viel gelassener als ich, ja, weil ich sehe das als Angriff auf die Freiheit, als Angriff auf mögliche Zukunftstechnologien, auf den Fortschritt, als Angriff auf den Fortschritt, diese unsägliche Patentpolka, die da abgeht. Nicht nur von der MPEG-LA, sondern generell im Computerbereich. Eine Schande ist das, ja. Und auch andere Firmen, die können, wie auch Google, Googles Eric Schmidt gesagt hat, wenn sie dann technisch nichts mehr entgegenzusetzen haben, dann probieren sie es eben mit den Patentanwälten. Okay. Aber gut, die, wie gesagt, die sehen das ganz locker, und sehen auch keine Gefahr für den WebM-Codec und deswegen kann man durchaus sagen, dass sie ähnlich wie diese Patentklagen von Oracle auch vielleicht sogar den gegenteiligen Erfolg haben könnten. Ja, ganz genau. Denn ich habe jetzt geschrieben, kommt nur MPEG-LA, klagt gegen WebM, dann verliert ihr eure Patente. Das kann nämlich ganz gut sein. Wie auch Oracle schon etliche verloren hat, jetzt mittlerweile schon über 45 Patente hat Oracle verloren dadurch, dass sie eben gegen Google diese in Stellung gebracht haben. Denn wenn solche Patente geprüft werden, dann kommt immer mal wieder raus, dass eine Firma Patente oder sagt, sie hätte Patente, aber diese Patente gar nicht gültig sein können. Dann werden diese als ungültig erklärt und damit hat sie natürlich überhaupt keine Druckmittel mehr. Vorher haben dann auch viele Firmen dann eben trotzdem gezahlt, weil sie Angst hatten vor Klagen, ja. Aber wenn dann das Gericht da so ein Patent als ungültig erklärt, ja, dann wäre jede Firma schön blöd, wenn sie für etwas zahlen muss, wo gar kein Patent zahlen würde an einer Firma, die gar kein Patent mehr hat dafür. Und so wird es auch der MPEG-LE vermutlich gehen, zumindest mit einigen Patenten. Ja, es wird ja verschiedene Patenten dann ins Feld geführt und da kann es durchaus dann sein, dass auf einmal die MPEG-Group Patente verliert, wo nämlich festgestellt werden kann, dass die zum Beispiel gar nicht patentierbar sind, diese Technologien, diese Abläufe, ja, oder dass diese zum Beispiel schon vorher existiert haben, das nennt man dann Prior Art. Und somit könnten dann etliche Patente als ungültig erklärt werden, die eben die MPEG-LA hat, und verlieren quasi damit nicht nur die Substanz gegen WebM, sondern verlieren dann auch eventuell jede Menge Geld, weil dann eben andere Firmen nicht mehr bereit sind zu zahlen, da diese Patente als ungültig erklärt wurden. Also Spiel mit dem Feuer. Und die Firmen sollten eigentlich gelernt haben aus diesem Oracle-Debakel, dass das eben nicht so einfach ist, wenn man einen Gegner hat, der einigermaßen auch noch was auf der Kante hat, ja, die Patente hier zu durchzusetzen, was auch richtig ist, muss man ganz klar sagen, denn das zeigt auch, dass viele Firmen eben mit Patenten absahnen wollen, die überhaupt gar nicht gültig sind, ja. Und das ist dann ganz richtig so, dass da mal ein großer Gegner dann auch dagegen hält, ja, knallhart und nicht klein beigibt, wie eben viele kleinere Firmen dann machen müssen, weil sie sich einen großen Rechtsstreit nicht leisten können. Von daher schauen jetzt wahrscheinlich auch viele kleinere Video-Codec-Firmen da drauf, ja, was jetzt da herauskommt, was da passiert mit diesem WebM. Ja. Gut, also schauen wir mal, was da herauskommt. Derweil, ganz unabhängig von diesem WebM, hat Google aber auch über 1000 IBM-Patente neu gekauft. Ich glaube, es waren 1033 IBM-Patente und da werden auch oder werden nicht nur mobile Patente betroffen, sondern eben auch hauptsächlich normale Computersysteme, das heißt Betriebssystem, Abläufe, ja, Desktop, Computer betreffend, ja. Und das ist sehr interessant, dass Google dieses Portfolio kauft. Man hat ja das Nortel Patentpaket verpasst. Wobei ich ja gesagt habe, und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass Google eben hier bewusst nicht das Nortel-Paket haben wollte, sondern nur die Preise kräftig hochgetrieben hat, denn sonst hätten sie nicht solche Summen wie zum Beispiel die Zahl von Pi gesetzt, ja, als Gebot. Das ist schon sehr witzig. Die haben sich dann Spaß drüber gemacht. Die wollten eben den Preis hochtreiben. Nämlich, es waren dann, ich glaube, über 4 Milliarden Dollar, was gezahlt wurde für dieses Lizenzpaket. Und ich gehe mal davon aus, dass die Google-Rechtsabteilung das vorher ziemlich genau geprüft hat und eben auch da gesehen hat, dass die meisten Patente da wahrscheinlich ungültig sind und gar nicht ins Feld geführt werden können und deswegen dann nicht geboten haben. Die anderen Firmen, ein Konsortium aus Apple, ach was weiß ich, weiß schon gar nicht mehr, welche Pappenheimer da drin sind, die üblichen Verdächtigen, ja, die haben eben jetzt die Patente gekauft für viel zu viel Geld und fallen da hoffentlich jetzt auch auf die Schnauze damit. Google hat jetzt eben über diese 1000 IBM-Patente gekauft, was davon natürlich ungültig ist, das weiß man auch nicht. Klar, ist noch nicht publik geworden, welche Patente jetzt ganz genau eben das sind, ja, die gekauft haben. Aber ich denke, dass sich Google da auch ein bisschen in Stellung bringt und eben dafür sorgt, dass, falls Google weiterhin angegriffen wird mit Patente, vor allem eben auch durch Apple bei Android, ja, oder auch was die ja, sagen wir mal, enge Firmenkontakten betreffen, wie zum Beispiel HTC, dass da Google auch reagieren kann und sagt, okay, wenn ihr uns mit hier verklagt wegen den Android-Patenten, dann verklagen wir euch zum Beispiel wegen Anwendungen in eurem Desktop-Computer-Bereich. Zack, und somit könnte dann natürlich gerade Apple ja ganz gewaltig eins auf die Schnauze bekommen, wenn sie dann nämlich auf einmal Mac-Technologien an Google lizenzieren müssten. Und das ist ja auch eine interessante Geschichte. Man darf nicht vergessen, IBM war auch lange Zeit ein großer Zulieferer von Apple, wie zum Beispiel hat ja auch Power-PC-Prozessoren hergestellt, IBM, für die Apple-Computer damals. Und da kann noch einiges an Patenten vorhanden sein, die jetzt auch noch in den Desktop-Bereich mit reingehen. Und ja, wenn dann pro MacBook Pro oder pro MacBook Air auf einmal Apple Lizenzzahlungen an Google machen müsste, dann wäre das überhaupt nicht so gut. Und dann würden die sich vielleicht nochmal eine Klage gegen Android überlegen. Also so funktioniert das halt auch. Bisher hat eben Google von Patenten überhaupt gar nichts gehalten. Leider muss man sagen, das war immer sehr positiv aufgefasst worden in der Öffentlichkeit, weil eben Google kein Patentwahn hier veranstalten wollte. Allerdings hat das eben den Nachteil gehabt, dass sie jetzt auch bis jetzt auch kaum, sagen wir mal, stichhaltige Patente haben. Ja? Und die werden jetzt hier auch relativ teuer auch erkauft, damit sich hier Google auch zur Wehr setzen kann. Ja? Also man muss sagen, in dem Fall kann man froh sein, dass Google keine kleine Firma ist, sondern ein bisschen Geld auf der Kante hat, weil wenn man dann so eine Firma probiert, in die Enge zu treiben, ja, oder mit Klagen zu übersehen, dann können die auch mal gegenschlagen. Und so, ich hasse dieses ganze Patent, den ganzen Patentkram, ja. Aber mir ist lieber, als dass Google jetzt ein paar Patente hat und sich eben gegen diese Patentrolle zur Wehr setzen kann, ja, mit Gegenklagen etc., als dass jetzt hier die besten Technologien, die das Internet zu bieten hat, auf einmal von anderen Firmen ausgenommen werden und vielleicht sogar dann über kurz oder lang kaputt gemacht werden können. Ja. Uiuiui, ich sag's ja, also da ist doch einiges schiefgelaufen, ja, muss man auch sagen, in diesem Patentwirrwarr. Und Ubuntu ist da so ein bisschen außen vor. Warum? Vielleicht hat es die kritische Masse eben noch nicht überschritten, ja, ist noch unter dem Radar von den Firmen auf jeden Fall. Eigentlich wäre es ja nur normal, wenn zum Beispiel so ein System wie Android eben verklagt wird oder beklagt wird, dann müsste ja auch so ein System wie Ubuntu unter Beschuss geraten. Nichts ist passiert, klar. Wie ich schon gesagt habe, also bei dem prozentualen Marktanteil sehen da die Firmen keine Möglichkeiten, großen Reibach zu machen. Ja, und deswegen wird da wohl auch nichts gemacht werden. Zumindest bis jetzt nicht. Deswegen hat Ubuntu bzw. die Firmen drumherum, Canonical beispielsweise, auch genug Zeit, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Zum Beispiel auf den Cloud-Speicher mit Ubuntu One. Den gibt es jetzt mit 5 GB freiem Limit, ja, also kostenlos. Und man kann, ich glaube, 3,99 kostet dann 20 GB und 2,99 jede weitere 20 GB Speicheraufrüstung, was eigentlich, also im Monat, ne, was eigentlich teuer ist. Wenn man das zum Beispiel mit dem Google-Speicher vergleicht, da gibt es 20 GB für $5 pro Jahr. Pro Jahr. Ja, und wenn man größere Mengen nimmt, wird das eher noch günstiger. Also es ist unglaublich, wie günstig das ist. Allerdings hat Ubuntu One einen großen Vorteil, nämlich eine super tolle Integration in das Ubuntu-System und natürlich auch Integrationsmöglichkeiten für Windows-Systeme, also um es gleich vorneweg zu sagen, ja, also es ist nicht, Ubuntu One ist nicht nur ein Dienst, der jetzt nur unter Ubuntu Linux funktionieren würde, ja, sondern es ist tatsächlich ein Dienst, der unter fast jeder Plattform funktioniert. Mac weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall Windows und Linux funktionieren. Und das Gute ist, dass eben das Ganze schön integriert ist, die Synchronisation läuft gut, man hat einen eigenen Musik Store, ja, das der Ubuntu One Music Store, das ist identisch mit dem 7 Digital Store, den es gibt, und boah, ist eine ganz passable Anzahl von Titeln, die man da kaufen kann, und der wird auch in die Cloud abgelegt, übrigens schon sehr, sehr lange, schon bev lange bevor Apple oder auch Google sowas geplant haben oder na gut, geplant haben, weiß ich nicht, aber gemacht haben. Lange bevor Apple jetzt das gemacht hat, bei Google geht es ja noch nicht, da ist ja nur die eine Musik, die man hochladen kann. Bei Apple kann man eben Musik kaufen, direkt in die Cloud ablegen, und das war allerdings schon lange, lange, lange vor Apple hat das schon funktioniert mit Ubuntu One. Also falls Apple das mal patentieren lassen will, ja, Prior Art, das hat Canonical schon lange, lange vorher gemacht. Und gut, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich habe es ja mal eine Zeit lang ausprobiert. Der Client für Android ist auch ganz okay, da kann man auch nichts sagen. Man kann die Musik auch direkt abspielen aus der Cloud und auch downloaden aus der Cloud. Und es funktioniert gut, es funktioniert auch mit Ogg Vorbis Format. Also es gibt so eigentlich nichts dran auszusetzen, außer dem Preis. Der ist einfach zu teuer, wie ich finde. Ja. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel dem Google-Speicher. Das Einzige, was eben, ich habe schon mal moniert, dem Google-Speicher fehlt, ist eine schöne Sync-Software, die das ermöglicht, mit dem Desktop-Computer einfach zu syncen. So wie es bei Google Music auch jetzt der Fall ist, so eine Sync-Software auch für normale Dateien, und alles wäre super genial. Das wäre das, was man bräuchte. Was auch neu ist, und ja, gut, ob es da mit dem Sync so hinhaut, das wird sich erst zeigen. Ich habe es noch nicht ausprobieren können, deswegen möchte ich es auch nur ganz kurz ansprechen. Onleihe.de. Da kann man jetzt kostenlos, also nahezu kostenlos, E-Books ausleihen, und zwar eben über die Bücherei. Ja, Büchereien fangen jetzt an, Lizenzen zu machen, zum Beispiel die Stadtbücherei Heidelberg kann man über onleihe.de nutzen, ja, und dort kann man dann E-Books ausleihen. Mitglieder eben dieser Bibliothek können das kostenlos tun, das heißt Jahresgebühr, klar, für die Karte. Dort loggt man sich dann mit seiner Kundennummer und Passwort ein, und dann kann man diese E-Books ausleihen. Darunter sind nicht nur jetzt Bücher, sondern auch Tageszeitungen und Zeitschriften, die man dort sich ausleihen kann. Also bei einigen Zeitschriften, das ist so witzig, ja, oder Zeitung, die kann man erst 2 Tage nach, quasi nachdem sie in der Presse erschienen wurden, kann man sie ausleihen. Ja, es ist sehr schön, eine 2 Tage alte Zeitung zu lesen, ja. Ja, zu diesen Verlagen kann ich nur sagen, ihr schaufelt euch hiermit euer eigenes Grab, ja. Ihr könnt einfach nur abhauen, ja. Was wollt ihr noch? Tschüss. Ihr seid Geschichte. Und die anderen, die es kapiert haben, die gehen dann halt auch fast zeitgleich mit der Printausgabe. Ja, genau. Ja, und ich erwähne es, wie gesagt, ich wollte es nur kurz erwähnen, beim Uncast später um 18 Uhr, da werde ich nochmal genauer drauf eingehen, weil da auch eben die Android-App mit vorgestellt wird beim Uncast. Und also wenn ihr noch weitere Informationen so haben wollt, könnt ihr ja dort mal reingucken auf ustream.tv/channel/andcast, andcast. Dort findet ihr dann einen Livestream oder dann später die Aufzeichnung so gegen 21 Uhr andcasts.zernetcasts.com, immer auf die Mehrzahl achten. Ja. Gut. Lenovo. Die kaufen Medion. Unglaublich, ja. Medion, kennt ihr? Die bekannte Marke, in Anführungszeichen, ja, von Aldi zum Beispiel. Die haben viel Medion, aber gibt es ja auch woanders da. Und da hat jetzt der chinesische PC-Hersteller Lenovo die Mehrheit übernommen. Ja. Lenovo ist ja eigentlich eine. Hat ja eigentlich noch ein guter Name, sage ich mal, im Moment. Also relativ. Und da schauen wir mal, was sie jetzt mit Medion machen. Medion übrigens auch der Hersteller oder zumindest der Vertrieb. Hersteller wahrscheinlich nicht. Treten als Hersteller auf. Ist aber nicht der Vertrieb von dem OYO E-Book Reader, der bei Thalia.de genutzt wird und übrigens auch in einigen Bibliotheken. Ich eben schon angesprochen habe. Ja, dort wird jetzt natürlich auch Richtung Lenovo geschaut. Was wird passieren? Wird überhaupt was passieren? Wird das Geschäft umgestaltet? Werden neue Produkte vermarktet über Medion oder was passiert damit? Auch das lässt sich jetzt zwar nur schwer abschätzen. Man könnte jetzt wild spekulieren, aber auf jeden Fall fand ich es eine Erwähnung wert, dass eben Medion jetzt tatsächlich von Lenovo übernommen wurde. Und ja, schauen wir mal. Was auch sehr erwähnenswert ist, ja, da war ich früher mal total verrückt auf seinen Club, auf sein Lebenswerk. Vor 10 Jahren starb Wau Holland. Ja, und das war einer der Gründer des Chaos Computer Clubs. Ja, der ist ja eine Zeit lang in seiner Hochglanzzeit, also überall in aller Munde gewesen. Ja. Sie haben der Chaos Computer Club als Hacker Club hat sich schnell etabliert als Größe, wenn es um Datensicherheit und Datentransparenz ging und hat immer wieder für Schlagzeilen der Öffentlichkeit gesorgt, nicht nur durch spektakuläre Hacks, die standen meist am Anfang des Chaos Computer Clubs, nein, hauptsächlich dann später hinaus eben durch das Aufdecken verschiedener Missstände in den Gebieten. Das war alles schön und gut. Leider hat sich dann meiner persönlichen Meinung her der Chaos Computer Club immer weiter von seinen Wurzeln entfernt, nachdem dann vor 10 Jahren Wau Holland gestorben war durch einen Schlaganfall. Hat sich dann auch ja, das ziemlich schnell deutlich gemacht, dass eben ja, so ein bisschen diese Urspur, sage ich mal, verlassen wurde von Chaos Computer Club und ja, man sich jetzt eigentlich schon, ich möchte ja gar nicht sagen so richtig, ja, weil es wird das sicherlich jetzt einigen Leuten im Chaos Computer Club durchaus Unrecht tun, weil es da bestimmt noch viele gibt, die auch diesen alten Geist des Chaos Computer Club noch weiter in sich haben. Ja. Aber dennoch, von außen zumindest sieht es so aus, als ob eben der Chaos Computer Club nur noch zu einem weiteren politischen Spielball geworden ist, der jetzt eben mehr und mehr auch in den Hintergrund rückt, je mehr er auch probiert, ja, gesellschaftstauglich zu werden, ja. Und statt Hacks gibt es jetzt eben Diskussion und Gelabere, sage ich mal. Resultate gibt es kaum noch. Und ja, wenn dann so auf die allgemeine Google-Schelte eben eingeschworen wird, da kann man eben auch keine Publicity mehr machen, weil ja mittlerweile sowieso alle gegen Google sind. Und dann kann man sich damit nicht hervortun, wenn man auch gegen das große, große Google ist, ja. Und das deswegen ist eben auch der Chaos Computer Club momentan eher im Hintergrund zu finden und andere, wenn auch nicht vergleichbare Organisationen wie Anonymous, die ja total deorganisiert sind, dezentralisiert sind, oder eben Lalsec, die kommen dann natürlich in den Vordergrund, weil da auch, wenn auch sehr fragwürdige Sachen, aber da passiert wenigstens noch was, während beim Chaos Computer Club eben so nichts mehr passiert, was öffentlichkeitswirksam gemacht werden kann, beziehungsweise was wirklich, ja, sag ich mal, revolutionär ist, ja. Das finde ich ein bisschen schade beim Chaos Computer Club zu Zeiten von War Holland, da gab es ja alle 2, 3 Monate ein Riesending. Ja, wo sich die Leute nicht nur in der Regierung, sondern auch bei den Firmen sich die Haare gerauft haben und dann auch tatsächlich was unternommen haben Richtung Datenschutz und so weiter. Jetzt wird nur noch, wie gesagt, meiner Meinung nach beim Chaos Computer Club über den Datenschutz diskutiert, ja, und passieren tut da nichts mehr, so tut man dann eben auch keine Firmen mehr oder Organisationen mehr aktivieren, dass die irgendwas in dieser Richtung machen. Sorry, die Glanzzeit des Chaos Computer Clubs ist meiner Meinung nach vorbei, wenn sie nicht bald mal wieder was tun. Und die Glanzzeiten der Musikbranche, die ist definitiv auch vorbei und es kommen auch immer mehr Sachen raus, was wir alle schon gewusst haben, aber die ja, Firmen eben auch gekonnt, vertuscht haben, so dass die Medien das auch nicht so groß aufgefasst haben. In letzter Zeit kam da immer mal ein bisschen mehr raus. Ich habe ja schon gesagt, letztes Mal bei Kino.to wurde ja eine Studie zurückgehalten, die eben gezeigt hat, dass Benutzer von diesem ja wohl illegalen Streaming-Service Kino.to öfters ins Kino gegangen sind, also das heißt mehr Geld im Kino gelassen haben als Nicht-Benutzer von Kino.to. So. Und jetzt gab eben auch der frühere Emmy-Manager, Douglas Merrill, auf der World Expo in Sydney zu, dass es einige Studien gab, von EMI, dass eben die Leute, die über zum Beispiel den Peer-to-Peer-Dienst LimeWire, also unlizenziert Musik heruntergeladen haben, ja, dann auch die besten Kunden von iTunes waren. Ja. Und File-Sharing sieht er jetzt als dieses Try before you buy an. Und damit hat er verdammt nochmal recht. Hat lang genug gedauert, da muss er erst ein Ex-Manager sein, ja. Also anscheinend darf man das ja nicht, darf man ja die Realität nicht erfassen, wenn man bei so einer Firma arbeitet, sondern die darf man erst sagen, die Realität, wenn man eben nicht mehr bei der Firma arbeitet, ja. Da ist nämlich auch klar geworden, dass es genauso ist, wie man schon mal gesagt hat. Die Leute, die kopieren, sind nicht unbedingt die Leute, die kein Geld in die Kasse spülen von den Leuten. Das heißt, wenn man im Internet was findet, ja, was sich anhört und das gefällt einem, dann kauft man sich auch das Album. Warum macht man das? weil man den Künstler unterstützen will. Ja? Die Leute, die das nicht tun, die würden auch keine Musik kaufen, selbst wenn es im Internet nicht diese Musik illegal gäbe. Das ist ganz klar. Das ist nur ein minimaler Prozentsatz, der das vielleicht dann so machen würde. Warum würden die Leute das dann nicht machen? Ganz klar, es gibt eben die Leute, die einmal sich die Musik schnell anhören wollen, prüfen wollen, durchschauen wollen, ja, und dann haben wollen. Und die kaufen sich dann das. Und dann gibt es die Leute, die sich illegalen Musik herunterladen, weil sie gar kein Geld haben, anders da an die Musik ranzukommen. Und jetzt werden einige wahrscheinlich zusammenzucken und so, ja, die haben ja auch Geld für den Internetzugang. Ja, aber dann, was weiß ich, 30, 40 Euro oder weniger, 20 Euro Internet im Monat, ja, für alles Mögliche zu haben, ja, das ist ja was anderes, als wenn man für eine CD schon 15 Euro zahlen muss. So. Und diese Leute, die würden sich eben aber diese Musik auch nicht kaufen, wenn es kein Internet gäbe, ja, dann würden sie halt mehr wieder das Radio hören. Ich sage immer, das Radio, das Internet ist das Radio der Neuzeit. Ja. Was hat man früher gemacht? Man hat früher Radio gehört, hat sich, oh, da kommt das geniale Lied, das habe ich vorhin schon mal gehört, zack, nimmt auf, ja, so, dann hat man das Lied auf einer Kompaktkassette gehabt, ja, so war das in meiner Kindheit, und die besonders guten Lieder, ja, da hat man sich eben die Schallplatte bzw. die CD gekauft von dem Künstler, weil man eben das unbedingt haben wollte. Ja, man kann sich aber nicht alles kaufen, zumindest konnte ich das nicht. Und somit hat man sich eben mit der Qualität zufrieden gegeben, die über das Radio kam. So, das Internet, ja, das ist doch genau das Gleiche, wenn man will. Heutzutage, wir hören heute noch Radio. Das ist doch Mist, sorry Leute, das ist Mist, ja. Das wird abgelöst und es wird auch momentan abgelöst dadurch, das ist überall zu sehen. Und dann hört man eben die Musik im Internet. Und das Internet ist eben auch YouTube, das Internet sind Streamingportale, das Internet ist eben auch Download. Ja. Dann hört man sich die Musik an, lädt es runter und wenn einem das gefällt, dann holt man sich die CD, beziehungsweise wenn es einem nur mäßig gefällt, dann holt man sich nicht, dann hat man es eben so. Das ist die Realität und die wird sich nicht ändern. Dann können die Firmen machen, was sie wollen. Ja, das ist ganz klar. Ja. Ich habe ja da, sagen wir, dem abgeschlossen, ne? Weil ich bin der Meinung, dass man eigentlich gar nicht so viel Musik hören muss. Ja, wenn die Firmen das eben so sehen, dass man nur noch gegen bares Geld was hören darf, dann also ich kann auch mit wenig Musik gut leben. Ja? Ich weiß nicht, ob die Firmen damit leben können, wenn die Leute immer weniger Musik hören. Wahrscheinlich eher nicht. Da können wahrscheinlich die Leute besser mit leben. Ja. Naja, gut. Wir werden es noch merken. Auf jeden Fall hier, diese Studie hat gezeigt, dass die Piraten die besten Kunden sind, auch im Musikgeschäft. Und das sollte den Herren mal zu denken geben, bevor sie ihre Fans verklagen. Ja. So sieht das aus. Ja. So, und zu guter Letzt habe ich noch was ganz Neues. Microsoft stichelt gegen Google Mail. Tja, was bleibt noch anders übrig? Haben ja dem so einen tollen Dienst wie Google Mail auch überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ja, der eigene Maildienst ist ja eher eine Farce und wird ja auch eher nur benutzt, weil die Leute es nicht besser wissen, was Google alles zu bieten hat an Google Mail. Sorry, dass ich das mal so knallhart sage. Microsoft eigentlich in letzter Zeit werden die mir immer sympathischer. Ja, das habe ich tatsächlich gesagt, die Microsoft wird mir immer sympathischer in letzter Zeit. Wenn sie sich solche Aktionen gegen Google ständig schenken würden, ja, stattdessen kriechen sie einer anderen Firma mit faulen Äpfeln hinten rein. Ne? Entschuldigung, oh, ja, das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, kannst du jetzt mal aufhören, so diese Fäkaliensprache zu benutzen? Na, also ehrlich. Ja, also ich muss schon sagen, damit machen die sich natürlich genau die Leute, die jetzt sehen, na, Microsoft ist doch jetzt einigermaßen gemäßigt, ja, sind nicht mehr so diese ganzen ganz schlimmen, wenn man das jetzt mal so in der Gesamtbranche vergleicht, wie vielleicht früher, dann könnte man tatsächlich auch mal wieder, wenn dann eine Betriebssystementscheidung anstehen würde, bei mir nicht, ich benutze sowieso nur Linux, Aber wenn dann eine Betriebssystementscheidung anstehen würde, dann könnte man sich doch eher wieder für Microsoft Windows entscheiden als für OS 10. Ja? Zumindest was die ideologischen Gründe angeht. Und ja, mit Windows 7 haben die ja auch ganz passable Qualität abgeliefert. Ja? Und das kommende Windows 8, da darf man auch gespannt sein. Also, da kann man durchaus überlegen. Aber wenn man natürlich sowas ablässt, ja, sowas so fast vollkommen ohne festen Untergrund, so Sticheleien gegen Google Mail aufstellt, also mit Unsicherheit und Datenschutz würde verletzt werden und so weiter, das ist schon Verleumdung, finde ich. Das macht dann eben diesen positiven Eindruck, den Microsoft in den letzten Jahren hinterlassen hat, doch wieder kaputt. Ja, und zwar ganz gewaltig kaputt. So nicht, liebe Leute von Microsoft, somit verspielt ihr Leute, die jetzt vielleicht auch wieder Microsoft mal kaufen würden, Microsoft Sachen mal kaufen würden. Aber wenn ihr natürlich an den Privatkunden nicht mehr interessiert seid und nur noch die Firmenkunden wollt, dann macht ruhig weiter so. Und ich bleib bei Google. Die ist mir jedenfalls ideologisch wesentlich sympathischer, die Firma, als jemand, der ohne Grundlagen gegen Mitbewerber in dieser Form stichelt. Dann kann man auch noch was ins Feld führen, um genau das mal so vielleicht heimzuzahlen. Ja, ich weiß nicht, wer diese Studie in Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall war es eine kanadische Psychometrie-Beraterfirma Aptiquant. Und die haben eine Studie letzte Woche veröffentlicht. Ja, ich würde wirklich mal den Auftraggeber interessieren, dass durchschnittlich die Microsoft Internet Explorer-Nutzer dümmer sind als andere Browser-Benutzer. Ja, in der Tat. Das haben die tatsächlich aufgestellt, ja, diese Behauptung. Und man hat also verglichen den IQ von Nutzern Chrome, Firefox und Safari. Und die liegen zwischen 100 und 120 in der Mitte der Personen. Ja. Und die mit Camino, Opera oder Internet Explorer mit Chrome Frame ins Web gehen, werden über 120 an der Spitze. Und die Nutzer des Internet Explorers, ja, haben einen durchschnittlichen IQ von unter 100. Puh. Also, ich stichel jetzt da nicht weiter rum, ja, sondern ich sag mal, ich lasse es damit bewendet sein oder was auch immer. Ja, jetzt fehlen mir die Worte, ja, nicht wegen der Studie, sondern weil die Sendung schon wieder am Ende ist. Ja. Ich habe heute irgendwie laut gesprochen und mein Hals tut mir schon weh. Und denn, also, ich lasse das jetzt mal weiter unkommentiert, diese Studie. Nein, aber dass Safari-Nutzer da zusammen mit Chrome-Nutzer auf der gleichen Stufe sind, das glaube ich auch nicht, ja. Weil, obwohl, ja, Intelligenz hat ja nichts damit zu tun mit Unterwürfigkeit, oder? Da müssten wir mal eine Studie machen, so die Unterwürfigkeit im Vergleich zur Intelligenz, wie da steht, ja. Und weil so, naja, so Gläubiger, die in der Firma komplett verfallen sind mit Haut und Haaren, sind zwar nicht unbedingt dumm, aber, naja, charakterlich. Ich weiß ja nicht. Oh, jetzt habe ich losgelegt. Gut, ich habe keine Studie, die das belegt. Und ich gebe auch keinen Auftrag. Das ist mir nämlich Jacke wie Hose. Ich benutze mein Linux-System und der Rest ist mir Piep, Schnurz, egal. Apple, Microsoft, was weiß ich, weil wie die alle heißen, können von mir aus alle über den Jordan gehen, solange es mein Ubuntu gibt. Da bin ich ganz zufrieden. Das war's wieder für diese Woche von der Reviews Wochensicht, die Woche 31 war das. Videos in Freiheit, nenne ich übrigens die Folge. Und das alles nur wegen dieser MPLA-Geschichte. Wenn ihr Fragen habt, Kritiken, zum Beispiel wegen der Fäkalsprache, Entschuldigung, Anregungen oder Themenvorschläge, dann könnt ihr mich erreichen unter Twitter @Rio, unter Google Plus Rio Cook, oder ihr könnt mir eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, oder am allerbesten, ihr geht auf wochensicht.thenetcast.com, immer auf die Mehrzahl achten und schreibt in die Kommentare zu dem entsprechenden Eintrag. Dort findet ihr auch alle Links zur Sendung, und Kommentare freuen mich immer sehr, sehr. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!